Aloha! Willkommen zu der dritten Episode des Podcasts Hard Rock Aloha. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, mit einem Mitarbeiter eines größeren Pharmakonzerns zu sprechen und einen kürzeren Diskurs zu führen. Aus Gründen des Schutzes seiner Privatsphäre möchte ich seinen Namen nicht nennen. Ich kann nur so viel sagen, es ist ein sehr interessanter Mensch gewesen, der selbst auch offen für die Welt ist und bereit ist, neue Wege zu gehen und zu hinterfragen, wie unser System funktioniert. Und ich denke, das ist eine der wichtigsten Grundkapazitäten, die man als Mensch heutzutage haben kann. Und zwar das Hinterfragen des momentanen Geschehens der Welt und dieser Systeme, die unsere menschliche Welt prägen. Wenn wir uns umsehen, jeder, der halbwegs offenherzig, mit offenen Augen, wach und mit einem erweiterten Bewusstsein durch die Welt geht, wird merken, dass ein Großteil unserer Menschheit einer gewissen Dummheit verfällt. Oder um es durch die Blume auszudrücken, und mir gefällt dieser Ausdruck, ein Großteil der Menschheit scheint zu schlafen, einer Amnesie verfallen zu sein. Und diese Menschen hinterfragen diese momentanen Geschehnisse nicht und erkennen auch die Zusammenhänge nicht. Man kann es ihnen nicht einmal verübeln, wenn wir beobachten oder betrachten oder erkennen, dass gewisse Agenden oder gewisse Motivationen von Menschen ausgehen, die den Großteil der Menschen ja bewusst in einen Zustand hält, wo sie nicht dazu kommen, die Dinge zu hinterfragen. Man braucht sich nur umzusehen. Die meisten Menschen, die einen 40-Stunden-Job haben oder mehr arbeiten oder mehrere Stunden arbeiten, haben keine Zeit, um dieses momentane Geschehen auf der Welt zu hinterfragen oder die Systematiken oder die Systeme zu hinterfragen und kommen erst gar nicht dazu, um gewisse Erkenntnisse oder Erleuchtungsmomente zu finden oder zu ergründen. Doch für jedermann sollte es eigentlich, und ich denke, es ist das Ziel und unsere Bestimmung eines jeden Menschen, dass wir nach der Erweiterung unseres Bewusstseins streben, nach Verbesserung, nach Wachstum, nach Evolution. Die Evolution ist in unseren Genen gespeichert und wir sollten danach streben, uns zu verbessern, ein besserer Mensch zu werden, klarer zu denken, intelligenter zu werden, effizienter zu denken, effizienter zu handeln, bewusster zu handeln, geschmeidiger zu werden, freundlicher zu werden, einfacher und entspannter zu werden. Doch den meisten Menschen fehlt einfach die Zeit oder sie haben ein falsches Verständnis von der Zeit. Diese Systematiken oder die Menschen, die diese Systematiken unserer Gesellschaft prägen, werde ich ein anderes Mal eventuellerweise oder wahrscheinlich ziemlich sicher noch behandeln. Ich kann nur so viel sagen, es gibt gewisse Menschen auf unserer Welt, man kann sie vielleicht sogar auf zwei Händen abzählen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, wie unsere Welt aussieht. Also sie beeinflussen sowohl die Medienlandschaft, die politische Landschaft, die Wirtschaft und das Gesundheitssystem. Und jetzt möchte ich heute noch kurz auf unser Gesundheitssystem eingehen, denn ich finde, hier beginnt eigentlich das ganze Übel. Denn gesunde Menschen mit einem gesunden Immunsystem, mit einer gesunden Psyche würden hinterfragen, was momentan vorgeht. Aber wenn man betrachtet, wie viele Menschen einer Krankheit unterliegen, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz, zumindest in Deutschland ist, wie viele Menschen an Burnout, Depressionen und so weiter leiden, das sind eigentlich schon sehr horrende Zahlen. Man erkennt, dass Menschen eigentlich nicht, oder überwiegend die meisten Menschen nicht gesund sind oder über ein gesundes Immunsystem verfügen. Geschweige denn, dass man von vielen vitalen Menschen reden kann, die neben einem 40-Stunden-Job noch eine sportliche Karriere verfolgen, vielleicht noch ein Buch zu schreiben vermögen und so weiter und so fort. Also man sieht, viele Menschen haben nicht die Kapazität, rund um die Uhr vital zu sein. Und da frage ich mich, haben wir wirklich ein Gesundheitssystem, das uns wirklich zu gesunden Menschen machen möchte? Oder haben wir eigentlich ein Krankheitssystem, das davon profitiert, dass unsere Nächsten krank erhalten werden? Ich finde, Ärzte, Kliniken, Hersteller, medizinische Geräte und Pharmakonzerne können nur hohe Profite einfahren, wenn Menschen an chronische Krankheiten leiden und behandelt werden. Ich glaube, das brauche ich niemandem zu erzählen. Hinter der Gesundheitsmaschinerie, möchte ich schon sagen, steckt ja eine Lobby wie fast hinter jedem Zweig oder hinter jedem Metier. Und natürlich steckt hier die Pharmaindustrie dahinter. Denn die Pharmaindustrie lebt von unseren Krankheiten. Sie lebt davon, uns Pillen verschreiben zu können. Sie lebt davon, uns Drogen, legale Drogen verschreiben zu können, die oftmals ärgere Nebenwirkungen oder schwerere Folgeerscheinungen haben wie illegale Drogen. Mit Chemotherapie, Pillen, modernsten medizinischen Geräten, Operationen und anderen teuren invasiven Eingriffen werden nicht die Ursachen, sondern die Symptome der chronischen Erkrankungen behandelt, das Leben und damit aber meistens auch das Leiden der Kranken verlängert. Genau darum geht es. Und eigentlich, wenn man diesen Spruch hernimmt oder diese Aussage, es werden nicht die Ursachen behandelt, sondern die Symptome, kann man das auch ummünzen, nicht nur auf das Gesundheitswesen, wo Menschen nicht wirklich ursächlich behandelt werden, wo Menschen dann nach ein paar Behandlungen gesund dastehen für die nächsten Jahre oder für ihr ganzes Leben, sondern es werden immer nur Symptome behandelt und oftmals auch andere Krankheiten damit ausgelöst. Und diesen Spruch kann man zum Beispiel auch ausweiten auf die Politik. Was passiert denn heutzutage? Unsere Politiker werden für ein paar Jahre ihrer Amtszeit freigestellt und da können sie tun und lassen, was sie wollen im Rahmen ihres politischen, parteiischen Programmes. Und sie behandeln dann meistens nur die Symptome, und zwar das, was ihre Vorgänger falsch und richtig gemacht haben, müssen sie dann meistens ausbaden. Und sie sind dann immer mit oberflächlichen Problemen beschäftigt, aber haben nicht wirklich die Konsequenz oder die Kapazität, um an die Ursache zu greifen. Deswegen haben wir momentan so viele instabile politische Systeme auf dieser Welt, weil die Ursachen nicht aufgegriffen werden. Aber dazu ein anderes Mal. Und genauso eben bei der Medizin. Menschen werden krank gehalten. Dabei sollte das Ziel einer verantwortungsvollen Medizin im Interesse der Menschen ein langes Leben bei bester körperlicher und geistiger Gesundheit sein. Das heißt, das Ziel der Medizin, der Heilung, sollte eigentlich sein, Menschen zu schaffen, zu erschaffen oder Menschen zu helfen, gesund zu werden, heil zu werden und zu bleiben und präventiv zu wirken. Dies kann eben nur durch Prävention, also eigentlich nur durch Prävention passieren, indem man präventiv handelt, auf den Lebensstil, auf die Ernährung achtet, auf eigene Gedanken, auf mentales Training, auf Sport, Bewegung, Freundschaft und Kommunikation. Das sind die wichtigsten Säulen, um sich gesund zu halten, geistig wie körperlich. Aber natürlich, an gesunden Menschen verdienen weder die Ärzte, die Kliniken, die Pharmaindustrie noch die Hersteller der Medizingeräte. Wer aber hat dann ein Interesse daran, die Menschen gesund zu erhalten? Nun, es gibt immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren, Menschen gesund zu halten. Vor allem, ich gehöre vielleicht auch zu dieser Rasse, ich versuche auch, Menschen gesund zu halten oder mit gesunden Gedanken zu impfen, um jetzt ein paradoxes Wort zu verwenden oder ein gegensprüchliches Wort zu verwenden. Aber ich versuche eben auch, gesunde Gedanken zu erheben, denn viele Gedanken, die wir denken, stammen ja gar nicht von uns. Sie sind stammen von unserer Konditionierung, stammen von Lehrern, die auch nur einem System aufsitzen. Und genau das Bildungssystem möchte ich noch ein anderes Mal ansprechen. Das ist ja das weitere, das weitere System, das Macken, Tücken, Probleme, Schwierigkeiten mit sich bringt und eigentlich Menschen schafft oder erschafft oder die Schüler aus der Schule entlassen und zu Menschen macht, die eigentlich nur zu Systemrobotern werden und dann blind oder ja Befehle folgen oder ausüben können. Zudem bringt uns die Schule. Ich glaube, ja, ein Punkt hier, ein anderes Mal zum Bildungssystem. Also es geht um die Prävention und die Verhütung von Krankheiten. Um das sollte es gehen. Aber im milliardenschweren Gesundheitssystem wird das große Geld mit den Behandlungen von chronischen ernährungsbedingten Krankheiten verdient oder mit anderen chronischen Krankheiten verdient. Massive präventive Gesundheitspolitik würde diese Gesundheitsindustrie einen Großteil ihrer Geschäftsgrundlage entziehen. Also nochmal, die Gesundheits- oder Krankheitsindustrie, unser Krankheitswesen, wie ich es nenne, lebt davon, uns krank zu erhalten. Ich habe mit Krankenschwestern gesprochen, die direkten Kontakt oft mit Ärzten haben. Und das ist vielleicht eh schon allgemein gut, ich weiß es nicht, aber Ärzte bekommen einen Bonus von gewissen pharmaindustriellen Zweigen oder Firmen, wenn sie Medikamente verordnen und verschreiben. Das heißt, umso mehr ein Arzt verschreibt und verordnet, auch wenn er selbst glaubt, damit nichts Gutes zu tun, umso mehr Bonus bekommt er von dieser Firma. Das heißt, wiederum, mit unserer Krankheit, mit der Aufrechterhaltung unserer Krankheit wird Geld gemacht. Denn ich glaube, viele von uns wissen, dass Pillen, Medikamente, andere Substitute oft wirklich eben nur die Symptome heilen oder lindern für einen kurzen Zeitraum. Kurz danach treten die gleichen Symptome wieder auf, eben weil die Ursache nicht geheilt ist. Und unsere Ursache wird beim Arzt schon oft nicht mehr in Betracht gezogen. Okay, ich möchte jetzt das Gesundheitswesen, unser Krankheitswesen nicht total beschädigen oder ihren Ruf negativ zeichnen, denn ich finde, viele operative Eingriffe sind doch sehr wertvoll und können Leben retten. Also nicht alles in unserer Medizin ist schlecht, ganz und gar nicht. Wir sind schon sehr weit und haben schon sehr weite Schritte gemacht in der Behandlung von Problemen und in der präventiven Maßnahmevorsorgung. Aber es geht eben um viele Krankheiten, die schon im Vorfeld präventiv ausgeschaltet werden können. Wir merken immer mehr, also ich möchte die Zweige trennen, psychisch und körperlich. Wir haben so viele Menschen mit Burnout, mit Depressionen, mit Bore-out, mit Angstzuständen, mit Panikattacken. Da könnte man durchaus präventiv dagegen wirken, wenn man endlich mal feststellen würde, dass die Ernährung eines der wichtigsten Aspekte ist, dass die Pflege der Gedanken und des mentalen Karussells sehr wichtig ist. Das sollten alles Dinge sein oder ein Stoff sein, der in der Schule gelehrt wird. Und dann geht es auf der anderen Seite um die körperlichen und die physischen Erscheinungen, wie Krebs, wie Diabetes, wie Multiple Sklerose und so weiter, andere Nervenkrankheiten, die könnten alle präventiv behandelt oder vorsorglich ausgetilgt werden, wenn man sich richtig ernährt, wenn man die richtigen Nährstoffe zuführt, wenn man genug Bewegung macht, dafür sorgt, dass man Stress reguliert und entspannt und so weiter und so fort. Aber davon hören wir nichts, davon bekommen wir nichts gelernt. Es gibt wenige, tut mir leid, Eltern dieser Welt, ich liebe euch, aber es gibt wenige Eltern auf dieser Welt, die dieses Gedankengut in sich tragen und gegen dieses medizinische System arbeiten. Es wird nicht hinterfragt, es wird von den Eltern gelehrt, hast du eine Krankheit, hast du einen Schnupfen, gehst du zum Arzt, bekommst du Medikamente, der Arzt stellt vielleicht noch irgendeine grippeartige Erscheinung fest, du bekommst Antibiotika, diese nimmst du für 10 Tage meistens und dann geht es dir wieder gut. Aber den meisten, bei denen ich das beobachtet habe, geht es nachher nicht wieder gut. Ein Freund von mir hat über Jahre immer wieder Antibiotika für dasselbe Problem verschrieben bekommen. Und es wurde eben nie besser. Und was man noch wissen muss, in der Kindheit sorgt Antibiotika dafür, dass Kinder umso häufiger oder mit einem großen Prozentsatz Allergien entwickeln. Antibiotika ist nicht mehr dieses Wunderheilmittel. Oft kann es Leben retten, aber meistens sorgt es dafür, dass eben nur Symptome behandelt werden. Und außerdem sorgt es dafür, dass keimresistente Erreger erzeugt werden. Immer mehr keimresistente Erreger werden dadurch erzeugt, dass wir unsere Körper vollstopfen mit Giften und fragwürdigen Impfstoffen. Es gibt Theorien, die immer stärker werden und die Rufe danach werden immer stärker, dass wir dagegen was tun sollten, dass das keimresistente Erreger, ich glaube, so nennt man diese, dass die dafür sorgen werden, dass die Menschheit ausstirbt. Denn irgendwann werden uns die Medikamente ausgehen. Und ein großer Punkt dabei ist auf jeden Fall unsere Ernährung und die Behandlung von Tieren. Ich weiß, die Aussage, die ich jetzt treffen werde, wird wahrscheinlich einige berühren oder beleidigen oder dafür sorgen, dass sie nicht mehr zuhören, aber ich bin selbst vegan seit 8 Monaten und mir geht es gut damit. Ich habe es überwiegend hauptsächlich nicht gemacht, um jemanden zu schützen, Türen zu schützen, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass ich einen exzessiven Fleischkonsum auffliege und mich einfach nicht mehr wohl dabei fühle. Und ich habe aufgehört für einen Tag auf den anderen. Einen Tag zuvor habe ich noch Spaghetti Bolognese gegessen, Speck gegessen und so weiter. Einen Tag später habe ich begonnen, vegan mich zu ernähren und es läuft super gut und ich fühle mich besser denn je und ich lebe gesund und ich merke immer mehr, dass mir auch das Leid der Tiere am Herzen liegt. Denn was wir gemacht haben, wir haben oder vertreiben die Wildtiere aus ihrem natürlichen Habitat. Immer mehr Wildtiere werden in enge Zonen getrieben, wo sie dann vielleicht auch noch von Jägern getrieben, gehetzt, zu Tode gehetzt und vielleicht noch geschlachtet oder gefoltert werden. Also wir haben Wildtiere vertrieben, um uns Zuchttiere auf unwürdigste Weise zu halten, die wir mit verschiedenen schädlichen Stoffen, mit verschiedenen Hormonen, karzinogenen tierlichen Proteinen, karzinogenen Umweltgiften vollpumpen oder Antibiotika vollpumpen und ernähren uns von diesem Fleisch, von diesen Kadavern und wundern uns dann, warum wir ständig zum Arzt laufen, weil wir verstopft sind, warum unser Herz nicht funktioniert, warum wir Krampfadern entwickeln, warum wir zu hohen Blutdruck haben, warum wir zu hohem Cholesterin haben, warum wir dann irgendwann einen Herzinfarkt haben, warum wir nicht klar denken können. Ja nun, weil wir uns mit verpestetem Dingen vollstopfen. Und das habe ich schon gemerkt. Ich bin kein militanter Veganer. Aber wenn man das System mal hinterfragt, dann hinterfragt man nicht nur das politische System oder das politische System oder die Medienlandschaft oder das Bildungswesen, sondern eben das Gesundheitswesen. Und wenn man dieses Gesundheitswesen zerlegt, hinterfragt man irgendwann auch seine Ernährung und inwieweit wir uns wirklich bewusst ernähren und so ernähren, wie ich es wirklich will, oder inwieweit man sich ernährt, nur wenn man es so gelehrt bekommen hat oder mitbekommen hat von seinen Eltern und Großeltern. Ich kenne das Essen meiner Großmutter, das ist das beste Essen. Meistens, weil Schmalz in fast literweisen, fast in Litermengen dazugefügt worden war. Deswegen war es meistens so gut. Ihr Hasenfleisch war herrlich. Aber ich habe nie hinterfragt, was dieses industrielle, raffinierte, tierische Erzeugnis mit uns macht, das ja eigentlich nichts mehr bietet, außer das Aussehen, das am Grille dann vielleicht gut aussieht und so weiter. Aber hat es noch die Nährwerte? Hat es einen gesundheitlichen Faktor? Macht es einen gesunden Menschen aus mir? Erschließt es mir neue Bereiche in meinem Bewusstsein? Oder impft es mich mit negativen Giftstoffen, die mich krank werden lassen? Welche Agenda liegt da dahinter? Ist vielleicht die Pharmaindustrie verbunden mit einer Industrie oder mit einem System, das uns vorschreibt, was wir essen sollen und uns glauben macht, dass Fleischkonsum gut ist? Das sind nur Gedanken von mir. Ich zwinge keinem, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Ich weiß es für mich, dass diese Ernährung meine Ernährung ist und mir gut tut. Jeder sollte sich selbst informieren und ein Bild machen. Alles, was ich sage, muss für euch Zuhörer, muss für dich nicht wahr oder richtig sein. Das ist meine Vorstellung von der Welt, mein Bewusstsein, das ich habe, meine Wahrnehmung. Ich will dir nicht sagen, was richtig ist, aber ich will nur Anregungen geben, Impulse setzen, zu neuen Gedanken führen, alte Denkmuster aufbrechen und vielleicht helfe ich dir dabei. Aber informieren muss sich jeder selbst, ein Bild machen muss sich jeder selbst. Seine Wahrnehmung bilden oder formen muss jeder für sich selbst. Also suche nach den Zusammenhängen, hole dir deine Freiheit zurück. Das Leben ist vielleicht nur einmal für dich jetzt so, wie es ist, oder ganz sicher nur einmal so, wie es ist, und es ist dein Traum. Bilde dir deinen Traum, lebe deinen Traum. Das war die dritte Episode des Podcasts Hard Rock Aloha.